Preist den Herrn. Gut, wir machen weiter. Kommt herein. Gott ist mächtig am Wirken, ihr Lieben. Halleluja. Preist den Herrn. Weißt du, das Wirken Gottes, auch das von hier ausgeht, auch in dieser Schule und überhaupt hier von diesem Zentrum, breitet sich immer weiter aus. Ich wollte euch einfach kurz zum Anfang, einfach nur so zur Ermutigung, wo einfach das Wirken Gottes schon überall hingeht, wollte ich einfach mal kurz zwei Zeugnisse vorlesen, die letzten 3 Tage oder so gekommen sind, die letzten paar Tage. Eins ist noch ganz, ganz frisch, und zwar kommt es aus Südafrika, ein Zeugnis aus Südafrika. Halleluja. Pretoria, Südafrika. Und zwar von Christo van der Merwe, 7 Jahre alt. Ein Junge, hat einen sehr aggressiven Hirntumor. Bei Christo wurde ein schnell wachsender Tumor festgestellt. Trotz einer 12 Stunden langen Operation konnte der Tumor nicht völlig entfernt werden. 1,5 Zentimeter des Tumors blieben im Gehirn zurück. Man setzte einen Shunt, gab Bestrahlung und Chemo. Ferner haben sie 2-mal den Magen operiert, setzten eine Sonde ein, um Nahrung und Medizin direkt dem Magen zuführen zu können. Er konnte nicht normal essen, da seine Speiseröhre voller Blasen war. Auch seine Lunge war angegriffen. Er musste während der Bestrahlung auf dem Bauch liegen. Das Gesicht wurde zugedeckt. Vor Angst und Schmerzen schrie er furchtbar und weinte. Als wir davon hörten, legten wir am Sonntag, den 17.11., 2 Taschentücher in den Korb, worüber Georg betete. Anschließend ging meine Frau mit den Tüchern zu Daniela und Milada vom Heilungsteam, die extra noch einmal inbrünstig für diesen Jungen beteten. Am 20. und 21. November 2019 gingen diese Tücher per Flug nach Johannesburg und von da nach Pretoria zu Christos Eltern, die dann die Tücher auf Kopf und Magen legten. Sie wollten es gerne vor der großen Untersuchung am 28.11. tun. Danach schrieb die Mutter: Preist dem Herrn, der Herr ist wahrhaftig gut. Die Ärzte suchten nach dem Tumor und konnten ihn nicht mehr finden. Halleluja. Preist den Herrn. Das ist der Hammer, ha? Jetzt wollen sie die Tücher weiter bis zur völligen Genesung, also bis er sich von uns erholt hat, die Tücher auflegen, da die Verletzungen durch die Operation noch bearbeitet werden müssen. Dem Herrn gebührt alle Ehre. Das ist der Hammer. Von hier nach Pretoria. Halleluja. Anderes Zeugnis, das habe ich am Dienstag, habe ich schon im Intensivabend vorgelesen, von der Tatjana, die bei uns im Heilungsteam ist. Und wir haben am Sonntag vor einer Woche hatten wir ein Heilungsteam-Treffen. Am 7. Dezember hatten wir ein Heilungsteam-Treffen. Und sie hatte ein Gebetsanliegen auf dem Herzen, und zwar eine Frau, auch namens Tatjana aus der Ukraine, hatte einige Wochen zuvor einen schweren Schlaganfall erlitten und beim Sturz ihren Kopf massiv verletzt. Sie lag im Koma und ihr Zustand war laut Ärzten sehr kritisch. Wir haben für sie im Glory House gebetet. Kurze Zeit danach ist sie aus dem Koma erwacht, aber konnte leider nicht sprechen. Wir haben zusammen beim Heilungsteam-Treffen, also wir als ganzes Heilungsteam haben für sie gebetet, und jetzt kann die Tatjana völlig normal sprechen und sie hat Jesus empfangen. Sogar die Ärzte sagen jetzt, dass sie vollkommen wiederhergestellt sein wird. Danke, Jesus, und lieben Dank an euch. Halleluja. Also von Filderstadt in die Ukraine. Amen. Halleluja. Kannst du sehen, überall gehen diese Lichtstrahlen hin, Halleluja, in die ganze Welt. Aber ja, wir grüßen einfach auch heute Abend dann nochmal alle Glory-Live-Schüler, die aus dem Ausland zugeschaltet sind, sei es die Schweiz, Österreich, Frankreich, Israel, Spanien, wo wir sonst noch, ich weiß nicht, ob wir noch in anderen Ländern auch haben momentan, Liechtenstein, genau, preist den Herrn, Halleluja, eines der größten Länder Europas, Halleluja, beziehungsweise das Land mit der höchsten Glory-Live-Schülerdichte in Europa. Prozentual gesehen auf die Einwohner. Halleluja. Also seid gegrüßt. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für die Strahlen deiner Herrlichkeit, die Strahlen deiner Kraft, die ausgehen, Herr, die Strahlen deiner Liebe, die ausgehen und Menschenleben verändern, Herr, um den ganzen Globus herum. Danke, Vater, dass du Menschen heilst. Danke, dass du Menschen befreist, Herr. Danke, dass du Menschen errettest, Herr, und dass du Menschen, die dich kennen, bereits, Herr, dass du sie in einen Lebensstil, in einer anderen Dimension und in einer anderen Ebene führst, nämlich einen Lebensstil wie im Himmel, so auf Erden, ein Lebensstil der Herrlichkeit Gottes, ein Lebensstil des Übernatürlichen. Danke, Vater, für die Glory-Life-Schule, Herr, in der du gesagt hast, dass du die übernatürlichen Weltveränderer für ein ganzes Jahrhundert hervorbringen wirst, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass jeder Einzelne, Herr, mächtig und stark hervorgebracht wird in dieser Zeit. als dieser Wunderwirker, als dieser übernatürliche Sohn, der weiß, wer er ist, wie Marion schon gesagt hat, der weiß, wer er ist, der durchgeht durch alles, was im Sichtbaren vielleicht manchmal hinderlich erscheinen mag, Herr, aber ich danke dir, Herr, wir gehen durch, Herr, und durch Glauben und Ausharren werden die Verheißungen ererbt, Herr. Und wir danken dir, Herr, für jeden einzelnen Sohn, der in dieser Zeit offenbar wird, Herr. Danke, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Und danke, dass unsere Nationen, danke, dass die Welt in dieser Zeit mächtig verändert wird durch die Söhne der Herrlichkeit, die strahlen und die leuchten, Herr. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Halleluja. Sag zu deinem Nachbarn, du gewaltige Leuchte, du. Halleluja. Hadassah, du kannst die Folie ranmachen. Ich mache da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben uns das letzte Mal bereits angeschaut, wie es im Innersten des Herzens Gottes ausschaut. Ja, und das ist wirklich, es ist die Offenbarung des tiefsten Innersten von Gott selber. Eine Offenbarung, die vor der Menschwerdung von Jesus verhüllt war, aber die jetzt geoffenbart worden ist, zuerst durch Jesus Christus, als er hier über diese Erde ging. Er sagte selber, ich habe den Vater, den Menschen offenbart. Mit anderen Worten, er meinte damit, ich habe diese Liebesbeziehung, die der Vater mit dem Sohn hat. Du siehst es hier im Herzen Gottes, die Dreieinigkeit, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wo habe ich denn mein Zeiger-Dings? Da liegt er, genau. Halleluja. Den Vater und den Sohn innerhalb dieses, welcher Knopf ist das? Der hier? Der hier? Der hier? Welcher Knopf ist es? Das ist angeschaltet. Der mittlere. War da was? Jetzt geht die Folie aus. Ne, die Folie sollte anbleiben. Habe ich jetzt ausgeschaltet mit dem? Oh, schlecht. Aber welcher Knopf ist es denn? Irgendwo müsste hier ein Zeiger sein. Ah, das geht in die andere Richtung, oder wie? Kann das sein? Nee. Verstehe es nicht. Ah, da ist er. Da ist er. Ja, doch. Halleluja. Also, hier haben wir den Vater und hier haben wir den Sohn. Mitten im Herzen Gottes. Und hier haben wir den Heiligen Geist. Und wir haben das letzte Mal schon gesehen, der Heilige Geist ist dafür zuständig, innerhalb der Dreieinigkeit erstens mal dieses Feuer der Liebe zwischen Vater und Sohn am Brennen zu halten, permanent, ja, und gleichzeitig dieses Feuer der Liebe zwischen Vater und Sohn und diese Liebesbeziehung zu offenbaren hier auf der Erde in die Söhne der Herrlichkeit hinein, sodass sie selber zu Trägern dieser Liebe werden, die zwischen Vater und Sohn innerhalb der Dreieinigkeit stattfindet. Man könnte sagen, eigentlich das Evangelium hat überhaupt erst, oder das Erlösungswerk von Jesus, die Menschwerdung von Jesus, das Erlösungswerk und dann das Evangelium, das verkündet wird, hat eigentlich überhaupt erst offenbar gemacht, was im Herzen Gottes tatsächlich passiert. Oder umgekehrt ausgedrückt, man könnte sagen, die Offenbarung der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist die unmittelbare Folge des Evangeliums. Amen. Weil der Heilige Geist kam an Pfingsten, um diese Liebesbeziehung, die Jesus bereits demonstriert hat, als er über diese Erde ging. Es war der ganze Zweck letztendlich des Lebens von Jesus, war letztendlich zu demonstrieren, wie der Vater den Sohn liebt und wie der Sohn den Vater liebt. Darum ging alles. Es ging alles um diese Beziehung. Und dafür war der Heilige Geist auf ihm. Dafür war der Heilige Geist in ihm. Dafür war er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dafür war er der erstgeborene Sohn Gottes, der aus dem Himmel, direkt aus dem Himmel kam, hier auf die Erde, um hier auf der Erde diese Beziehung offenbar zu machen, sodass viele eintreten konnten und eintreten könnten, weil es passiert immer noch, in diese selbe Liebesbeziehung praktisch direkt hinein ins Herz Gottes. Ist es nicht gewaltig? Weißt du, durch den Heiligen Geist bist du hineingenommen direkt in das Innerste des Herzens Gottes. Du bist sozusagen mit hineingenommen in die tiefste Intimität Gottes. Man könnte sagen, du bist hineingenommen ins Wohnzimmer Gottes oder sogar, du könntest auch sagen, du bist ins Schlafzimmer Gottes hineingenommen. Du bist da mit hineingenommen, wo das Herz Gottes pulsiert. Amen. Wo das Herz der Liebe Gottes pulsiert. Gott ist Liebe und deswegen muss er auch dreieinig sein letztendlich, weil Liebe kann nur pulsieren zwischen Personen. Amen. Ja, wenn Gott alleine sozusagen nur eine Person wäre, dann gäbe es innerhalb des Herzens Gottes keine Möglichkeit für die Liebe Gottes zu pulsieren. Amen. Und deswegen hat er sich offenbart in diesen drei Personen, deswegen ist er diese drei Personen, weil zwischen diesen drei Personen fließt die Liebe Gottes. Also ich fließt genauer gesagt vom Vater zum Sohn und vom Sohn zum Vater, und der Heilige Geist ist derjenige, der diese Liebesbeziehung sozusagen ja liebt, anfeuert und offenbar macht. Halleluja. Preist den Herrn. Und durch den Heiligen Geist wiederum bist du mitten hineingenommen. Amen. Und wir haben uns das letzte Mal schon angeschaut, den ersten Teil dieser Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn. Wir haben uns nämlich angeschaut, die Realität, dass der Vater den Sohn liebt. Das ist der Pfeil in diese Richtung. Der Vater liebt den Sohn. Amen. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Johannes 17, 24 ergänzt, du, sagt Jesus zum Vater, ja, das ist das hohe priesterliche Gebet, er sagt, du Vater, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Das heißt, diese Liebesbeziehung war immer da. Ja, der Vater hat den Sohn immer mit seiner kompletten göttlichen Liebe geliebt. Halleluja, vor Grundlegung der Welt. Ja, und durch den Heiligen Geist sind wir Söhne geworden wie Jesus. Amen. Und damit direkt hineingenommen in diese selbe Liebe. Deswegen kann Jesus sagen in Johannes 17, 23, er kann sagen, ich in ihnen und du, Vater, in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Amen. Also du kannst nie wieder einen Zweifel haben, dass du geliebt bist vom Vater im Himmel, weil du bist genauso und mit genau der gleichen heißen Liebe geliebt, wie der Vater den Sohn liebt. Amen. Und der Heilige Geist in dir macht dir es permanent bewusst durch sein Wort. Er macht dir es bewusst. Wenn du es lässt, weißt du, der Vater will dir den ganzen Tag sagen, wie sehr er dich liebt. Amen. Und wie begeistert er von dir ist. Und wie, weißt du, was für ein Feuer er für dich hat. Halleluja. Amen. Wenn er dich nur sieht, preist den Herrn, dann ist er schon begeistert. Halleluja. Preist den Herrn. Diese Offenbarung, dass der Vater im Himmel den Sohn liebt, beziehungsweise überhaupt, dass es überhaupt möglich ist, dass Menschen zu Söhnen werden können. Ja? Ich habe ja immer wieder, habe ich ja schon gesagt, das Evangelium von Jesus kannst du eigentlich zusammenfassen in diesem einen Satz. Ja, Jesus, der Sohn Gottes in der Herrlichkeit Gottes, wurde zu einem Sohn von Menschen außerhalb der Herrlichkeit Gottes, damit wir, die wir Söhne von Menschen waren, außerhalb der Herrlichkeit Gottes, zu Söhnen Gottes werden könnten, innerhalb der Herrlichkeit Gottes. Amen. Und das war tatsächlich der eigentliche Skandal zur Zeit von Jesus. Und das ist der Skandal bis heute. Wer denkst du eigentlich, dass du bist? Glaubst du wirklich, dass du der Liebling des Vaters im Himmel bist? Glaubst du das wirklich? Amen. Sehr gut. Ihr auch am Video, seid ihr sicher? Halleluja. Glaubst du wirklich, dass du der Liebling des Vaters bist? Weißt du, das ist der Skandal bis heute, wenn Christen wagen, das tatsächlich zu sagen und nicht nur zu sagen, sondern auch noch danach zu handeln. Und wenn Gott sie dann auch noch bestätigt durch Zeichen und Wunder, was die normale Bestätigung einfach dieser Liebesbeziehung ist. Verstehst du, das ist der Ausfluss dieser Liebesbeziehung. Es ist einfach die Bestätigung der Söhne. Gott bestätigt dich als Sohn, weil er damit Jesus bestätigt. Er bestätigt Jesus in dir und deswegen wirkt er Zeichen und Wunder durch dich. Und deswegen ist die Gunst Gottes auf dir. Und deswegen brichst du durch, egal wie die Situation ist. Deswegen bist du siegreich, deswegen bist du erfolgreich, deswegen bist du gesegnet. Einfach, weil er hinter dir steht. Amen. Also Jesus wusste, dass der Vater hinter ihm steht. Halleluja. Und du weißt es auch. Du bist ein Liebling Gottes. Amen. Du bist sein Liebling. Sagst du deinem Nachbarn, du bist sein Liebling. Halleluja. Und du gehörst tatsächlich, ich sag mal so, weißt du, es ist ja normalerweise so, weißt du, im Natürlichen, Menschen wollen immer gerne, oder viele Menschen jedenfalls, die wollen gerne so im innersten Zirkel sein, immer so. Ja, wenn du irgendwo, was weiß ich, manche Leute zum Beispiel wollen gerne im innersten Zirkel um die Mächtigen sein in der Welt. Ja, ja, also ich glaube nicht, dass zum Beispiel jetzt die Bundeskanzlerin oder irgendein Ministerpräsident oder sowas ein Problem hat, Leute zu finden, die gerne um ihn rum sind. normalerweise. Ja? Also das, wenn der einlädt, dann kannst du davon ausgehen, dass viele kommen. Ja? Ja? Das ist so, weil es da was gibt, einfach im Menschen, was gerne irgendwie sozusagen so im Zentrum sein möchte. Ich möchte gerne am Zentrum der Macht sein sozusagen. Ja? Oder am Zentrum da, wo es abgeht. Ja? Wenn du, was weiß ich, warum ist es so faszinierend, wenn du, was weiß ich, du hast einen Schlagerstar und das Beste, was einem Fan von einem Schlagerstar passieren kann, ist, was weiß ich, 10 Minuten alleine mit dem Star persönlich Auge in Auge. Ja? Sozusagen im innersten Zirkel, ja, und der Schlagerstar zum Anfassen. Oh, ich kann ihn anfassen. Das heißt, ich bin nah dran. Oh, ich war in seiner Aura. Oder, aber also ich war innen drin. Es gibt so diese Sehnsucht des Menschen. Ja, diese Sehnsucht irgendwie, deswegen ja, reicht es ihnen manchmal schon, nur irgendeinen Schlagerstar zu berühren. Mal nah an der Bühne zu sein. Oh, ich war ganz nah an der Bühne, ich konnte ihn berühren. Er hat sogar seine Spucke auf mich gespuckt. Und jetzt habe ich mich 3 Wochen nicht gewaschen, damit die Spucke nicht weggeht. Amen. Es ist diese Sehnsucht, irgendwie nah dran zu sein. Aber weißt du, der Punkt für dich als Christ ist, der Punkt für dich als Sohn Gottes ist, du bist so nah dran, wie man nur irgend nah dran sein kann, und zwar nicht an irgendeinem Schlagerstar, sondern am Herrn des ganzen Universums, am Zentrum des Herzens Gottes, da wo das Herz Gottes selber pulsiert, da wo es abgeht, da wo alle Entscheidungen wirklich fallen, da wo es drauf ankommt, von da wo alles ausgeht, da bist du mitten reingenommen. Halleluja. Du hast es wirklich geschafft, ich sag's dir. Sag mal zu deinem Nachbarn, du hast es wirklich geschafft. Halleluja. Amen. Du gehörst schon zum innersten Kreis. Tiefer rein als ins Herz Gottes, tiefer rein als in sein Wohnzimmer, in sein Schlafzimmer, in sein innerstes Herz. Kannst du nicht mehr reinkommen. Und du bist da. Halleluja. Preist den Herrn. Das ist so gut. Und damit komme ich heute zum zweiten Teil, zum zweiten Aspekt dieser himmlischen Liebesbeziehung. Der erste Aspekt ist, der Vater liebt den Sohn, das haben wir gerade gesehen. Und der zweite Aspekt natürlich, wie könnte es auch anders sein, ist, der Sohn liebt den Vater. Amen. Der Sohn liebt den Vater. Das hat Jesus offenbar gemacht in seinem Leben. Er hat offenbar gemacht, dass der Sohn den Vater liebt. Er hat es immer wieder deutlich gemacht. Er hat zum Beispiel gesagt, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, das tut ebenso auch der Sohn. Amen. Und der Grund dafür ist natürlich Liebe. Amen. Also der gute Sohn sozusagen, der beste Sohn, nimmt den Vater völlig auf und wird sozusagen zu einem, wie, oder sein Leben wird zu einem reinen Ausfluss des Lebens des Vaters. Da gibt es auch bei Menschen gibt es diese Sehnsucht, auch im Natürlichen. Ich meine, warum gibt es, ich meine, vielleicht heute nicht mehr so viel, aber früher war das sehr, sehr üblich, was ich, der Mann, der Vater war Bäcker oder Schreiner oder Metzger, und seine größte Sehnsucht war, dass der Sohn, der Bub, das Gleiche macht irgendwann. Ja? Halleluja, ja. Und es war auch irgendwie naheliegend, weil wenn die Beziehung stimmte, verstehst du, wenn die Beziehung stimmte, dann war es automatisch so, der Sohn nimmt das auf, was der Vater tut. Der nimmt es auf, wenn der Vater sein Leben lang, was er sich, Kühe schlachtet, dann ist es in dem Sohn drin, Kühe zu schlachten. Ja. Amen. Meins wäre es jetzt nicht, aber mein Vater war auch nicht Metzger. Halleluja. Amen. Verstehst du? Aber du nimmst es auf. Weißt du, der gute Sohn in einer ungestörten Beziehung nimmt auf, was der Vater hat, was der Vater kann, was der Vater tut. Und er wird in seinem Leben zu einem Ausfluss des Vaters. Und genau das hat Jesus perfekt demonstriert. Er hat zum Beispiel gesagt, in Johannes 5,30 hat er noch was gesagt. Er sagt, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist Sohnesliebe. Das ist wahre Sohnesliebe, weißt du? Wahre Sohnesliebe ist nicht ständig mit dem Vater zu diskutieren, wie es richtig ist und wie es nicht richtig ist und warum der Vater sich da irrt oder dort irrt. Verstehst du? Das ist nicht wahre Sohnesliebe, sondern wahre Sohnesliebe ist tatsächlich, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Amen. Ich möchte, mit anderen Worten, Jesus sagte, ich möchte, dass mein Vater absolute, hundertprozentige, grenzenlose Freude hat an dem, was ich tue. Amen. Alles in Jesus wollte, dass der Vater Freude hat an dem, was er tut. Das war seine Liebe. Ja, deswegen kann er am Ende dann sagen, am Ende seines Lebens kann Jesus sagen, ich habe dich, Vater, verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Johannes 17,4. Ja. Ich habe dich, Vater, verherrlicht. Das Werk, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte, das habe ich vollbracht. Mit anderen Worten, der Sohn gibt sich dem Vater völlig hin. Amen. Der Sohn macht nicht seine eigene Sache, sondern der Sohn macht die Sache des Vaters. Der Sohn, der gute Sohn, ist 100% gehorsam, ohne dass der Vater groß befehlen muss, ist der Sohn gehorsam und tut, was er den Vater tun sieht, tut, was der Wille des Vaters ist. Amen. Und dabei weiß er, das ist auch interessant, dabei weiß er oder gerade deswegen weiß er, dass der Vater bei allem, was er tut, immer 100% hinter ihm steht. Das ist der Deal. Amen. Jesus tut 100%, was der Vater tun will. Und deswegen weiß er 100%, dass der Vater bei allem, was er tut, 100% hinter ihm steht. Amen. Auch das kann ich dir biblisch belegen. Johannes 8, Vers 29 heißt es, Jesus sagt, der, der mich gesandt hat, ist mit mir. Und er lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Das ist der Deal. Amen. Halleluja. Und das ist diese zweite Seite des Liebesgeschehens zwischen Vater und Sohn. Und jetzt haben wir wieder genau die gleiche Situation wie bei der anderen Richtung. Durch den Heiligen Geist sind wir wiederum 100% reingenommen in diese Position des Sohnes, weil wir sind ja die Söhne der Herrlichkeit. Das heißt, wir sind in dieser Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn, sind wir in der Position des Sohnes. Amen. Das heißt, auch in uns, wenn wir im Sohn sind, wenn wir in Jesus sind, gibt es eigentlich in unserem Geist jedenfalls, vielleicht tut manchmal dein Wille noch ein bisschen dagegen löcken und vielleicht manchmal deine Seele ein bisschen aufbegehren und dein Gefühl oder dies oder jenes oder dein Verstand macht sich manchmal so seine Gedanken. Aber letztendlich ist in dir, weil die Liebe Gottes ist ja ausgegossen in dein Herz, verstehst du? Diese Liebe, dieses Herz ist, was ist jetzt wieder? Dieses Herz, ich bin einfach zu schnell, ja. Dieses Herz ist ausgegossen in dein Herz. Es ist direkt rein gepflanzt. Das Herz des Vaters, sondern das Herz dieser Dreieinigkeit ist direkt in dich hineingepflanzt. Und somit bist du direkt mit hineingenommen. Das heißt, du liebst den Vater, so wie Jesus den Vater liebt. Amen. Dein Geist, sag mal, mein Geist liebt den Vater, so wie Jesus den Vater liebt. Mit anderen Worten, in deinem Geist ist kein anderes Verlangen, als den Willen des Vaters zu tun. In deinem Geist ist kein anderes Verlangen, als dem Vater absolut hingegeben zu sein. Du bist angetrieben sozusagen davon, seinen Willen zu tun. Ja? Es geht nicht darum, deinen Willen zu tun mit diesem Leben, sondern es geht darum, seinen Willen zu tun. Und indem du seinen Willen 100% tust und bis zum Äußersten tust, weißt du, dass es keine Situation gibt in deinem Leben, wo er nicht mit dir ist. Amen. Wo er dich nicht bestätigt, wo er nicht für dich ist, wo er nicht hinter dir steht, weil du hast dich hingegeben. Verstehst du? Du hast gesagt, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Also Jesus, wann hat Jesus das gesagt? Er hat es gesagt in Gethsemane. Amen. Schau, und da kommen wir zum Höhepunkt dieser Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn. Wo kam diese Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn zum Höhepunkt? Er sagt er, hier, am Kreuz. Amen. Am Kreuz kam die Kraft der Liebe, die vom Heiligen Geist angefeuerte Kraft der Liebe zwischen Vater und Sohn zum absoluten Höhepunkt. Als Jesus sagte, auch angesichts des Kreuzes sagt, ich meine, er hat es vorher sicher 100-mal gesagt, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das war für ihn der Lebensstil, das war für ihn ja selbstverständlich klar. Aber angesichts des Kreuzes, als die ganze Angst dieser Welt eigentlich auf ihn kam, die ganze Todesfurcht dieser Welt gegen ihn kam, als er sich da noch ein letztes Mal entschieden hat und gesagt hat, Vater, nicht mein Wille geschehe, geschehe, sondern dein Wille, durchgegangen ist bis zum Tod am Kreuz, da kam tatsächlich diese Liebespower zwischen Vater und Sohn zum Höhepunkt. Da wurde sie sozusagen in ihrer ganzen Tiefe, in ihrer ganzen Power und in ihrer ganzen Kraft offenbart. Weil ein Sohn, der sogar bis zum Tod bereit ist, den Willen des Vaters zu tun, größere Liebe kann ein Sohn nicht haben. Amen. Und gleichzeitig kannst du sehen, dass die Liebe des Vaters zum Sohn am Kreuz zum Höhepunkt kam. Als nämlich der Vater seinen Sohn sah, wie er im Gehorsam ihm gegenüber durchgegangen ist, dort am Kreuz hing und den letzten Atemzug tat und sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. In dem Moment heißt es, die Erde bebte, die Felsen zerrissen, die Gräber gingen auf und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Teile. Weißt du, was ich glaube, was das war? Das war wie die höchste Manifestation dieser Liebespower des Vaters zu seinem Sohn. Amen. Es war die Klimax, es war der Höhepunkt dieser Offenbarung der Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn. Am Kreuz kam sie zum Höhepunkt. Amen. Und deswegen, und jetzt kommt das Entscheidende für dich, deswegen kannst auch du wissen, wenn du dich entschieden hast, den Willen des Vaters zu tun, bis zum Äußersten, nicht, dass du jetzt wieder ans Kreuz gehen müsstest, das hat der Erstgeborene schon getan für dich, Halleluja. Aber wenn du bereit bist, den Willen des Vaters im Himmel für dein Leben bis zum Äußersten zu tun und aufgrund dieser Entscheidung vielleicht manchmal durch Dinge durchgehen musst, durch Bedrängnisse, wie Paulus sagt, ja, wir müssen durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen und so weiter. Du gehst vielleicht durch Bedrängnisse durch, aber weißt du, du weißt trotzdem, egal was auch immer passiert, gerade in den Bedrängnissen, wenn du im Gehorsam gehst, gerade da, wo du vielleicht ein Opfer bringen musst, vielleicht gerade da, wo du scheinbar etwas verlierst, was dir kostbar war, für einen Moment. Ich meine, der Vater möchte es dir wiedergeben, Halleluja, so wie es Jesus ja auch wiedergegeben hat, er hat ihm die ganze Herrlichkeit wiedergegeben am Ende. Ja. Aber wo du scheinbar etwas verlierst, gerade da, in diesem Moment, weißt du sicher, der Vater ist mit mir und seine Liebe kommt gerade da zum Höhepunkt. Amen. Halleluja, bist du nicht froh? Amen. Weißt du, es gibt kein Ort, an dem die Liebe des Vaters näher ist, als gerade dann, wenn du durch Bedrängnisse gehst und gerade dann, wenn deine Seele vielleicht meint, dass die Liebe des Vaters dir am fernsten ist. Gerade da ist sie dir eigentlich am nächsten. Amen. Halleluja. Ja, Paulus sagt so, aber in diesem allen, sagt er, auch in den härtesten Zeiten, sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, also in dieser Liebesbeziehung als Sohn zum Vater und vom Vater zum Sohn, diese Liebe, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann dich davon trennen, weil du alle Zeit das tust, was der Vater will. Amen. Sag mal, ich tue alle Zeit das, was der Vater will. Amen. Jetzt sagst du, ja, aber ich bin mir sicher, ich habe noch nicht immer alle Zeit das getan, was der Vater will. Ja, es wird immer besser mit dir. Amen. Bekenn das Richtige, verstehst du? Wenn du ständig bekennst, oh, ich bin viel zu schwach, ich mache sowieso immer alles falsch. Schon mein Vater, irdischer Vater hat gesagt, du machst eh immer alles falsch, du verstehst ja gar nichts oder du bist zu blöd zu allem, so wie die Marion vorher erzählt hat. Ja, also das, und jetzt soll ich sagen, ja, ich mache immer das, was dem Vater gefällt. Ja, bekenne es im Glauben so lang, bis du immer mehr da hineinwächst. Verstehst du? Gib dich ihm hin, so wie Jesus sich ihm hingegeben hat. Er lebt ja in dir. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Du hast Zugang zu diesem Herzen. Halleluja. Das heißt, diese Willigkeit ist auch in dir. Dein Geist ist willig. Ja, Jesus hat es gesagt. Er hat gesagt, dass der Geist ist willig. Das Fleisch ist schwach, hat er gesagt, das ist nicht immer so willig. Aber weißt du, mach nicht dein Fleisch groß, sondern dein Geist ist willig. Sag mal, mein Geist ist willig. Und gleichzeitig gilt, ja, dein Geist ist dein wahres Ich. Du bist Geist, du hast eine Seele und du wohnst in einem Körper. Du bist Geist und dieser Geist, also du, dein wahres Ich, ist 100% willig. Weißt du, in dir ist tatsächlich diese, ich sag mal, diese kindliche Sohnesliebe, die in Jesus war, der einfach sagte, ich kann nichts tun, außer ich sehe es den Vater tun, weil der Vater ist einfach so gut, der liebt mich so dermaßen, ich kann gar nicht anders, als einfach das tun, was ich ihn tun sehe. Ich will gar nichts anderes, als mich ihm hingeben, als mich ihm ausliefern. Ja, okay, wenn es vielleicht auch mal ein bisschen bedrohliche Situationen gibt oder sogar im Extremfall sogar wirklich den äußersten Preis fordert, dann weiß ich trotzdem, mein Vater ist mit mir und ich bin voll entschieden, nichts anderes zu tun, außer den Willen meines Vaters, weil er mich so liebt und weil ich ihn so lieb. Amen. Und diese Liebesbeziehung ist in dir. Diese Liebesfähigkeit letztendlich ist in dir. Das ist die Liebe, das ist das, was übrigens in Offenbarung Kapitel 2, was Jesus die erste Liebe nennt. Amen. Also manchmal kann es sein, im Laufe deines Christseins, dass sich wie manchmal sowas wie drüberlegt, so eine Überlagerung irgendwie. Irgendwas kommt und du wirst irgendwie müde oder was auch immer oder irgendwie, ja, du erlebst Dinge oder du wirst verletzt oder dies oder jenes. Und dann ist manchmal wie, wenn sich der Staub drüberlegen will und wie wenn irgendwie diese kindliche Unbedingtheit irgendwie nicht mehr so da wäre. Weißt du, einfach dieses, wow, mein Vater ist so gut, wenn ich mich ihm total mit Haut und Haaren hingebe, kann es ja nur gut werden. Wenn ich ihn lieb, wenn ich ihm alles gebe, was mich ausmacht und was ich habe, dann kann es ja nur gut werden. Amen. Manchmal will der Feind da was drüberlegen. Halleluja. Da hat damals Jesus zur Gemeinde in Ephesus gesprochen. Das ist interessant, das kannst du immer mal wieder lesen. Halleluja, das ist eine gute Stelle. Weil ich glaube, dass der Heilige Geist heute Abend uns wirklich entzünden möchte in dieser Liebe, weil dafür ist er zuständig, ja? Hast du gesehen? Der Heilige Geist ist dafür zuständig, dieses Feuer der Liebe in den Söhnen der Herrlichkeit am Brennen zu halten und immer wieder neu zu entzünden. Dich als Sohn immer wieder neu zu entzünden. Deine Liebe zum Vater immer wieder neu zu entzünden und auch deine Liebe zu Jesus immer wieder neu zu entzünden, weil er ist ja dein Herr und dein großer Bruder. Das heißt, er ist dein Vorbild. Ja, so wie der große Bruder das Vorbild des kleinen Bruders ist, so ist Jesus dein Vorbild als großer Bruder. Und so wie Jesus in der Beziehung zum Vater steht, so willst du in der Beziehung zum Vater stehen? Weil er ist dein Vorbild. Amen. Und er ist dein Herr. Halleluja. Also liebst du Jesus und du liebst den Vater. Amen. Und aus dieser Liebe fließt letztendlich alles. Halleluja. Offenbarung 2, steht es Vers 1 bis 7, heißt es, an die Gemeinde in Ephesus schreibt er. Das ist ganz interessant. Vielleicht findet sich der ein oder andere sogar ein bisschen da wieder. Kann durchaus sein, ist auch nicht unbedingt unbeabsichtigt. Vom Heiligen Geist jedenfalls. Halleluja. Also ja, preist den Herrn. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Wer ist das? Jesus. Amen. Also Jesus. Und dann sagt er, ich kenne deine Werke. Und jetzt kommt total Lob. Ja? Jetzt lobt er total die Epheser. Und sagt, ich kenne deine Werke, deine Mühe, dein Ausharren, dass du Böse nicht ertragen kannst. Das ist schon mal gut, das ist schon mal nicht selbstverständlich, verstehst du? Manche Gemeinden machen Kompromisse mit dem Bösen. Ja? Sie machen sich eins mit dem Geist dieser Welt heutzutage, der das Böse gut nennt und das Gute böse. Ja, aber nein, die Epheser waren richtig gut drauf, die haben das Böse nicht ertragen. Und sie haben die geprüft, heißt es, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Und du hast sie als Lügner befunden. Mit anderen Worten, sie hatten auch Unterscheidung der Geister. Sie sind klar gegangen im Geist. Ja? Sie haben sich bemüht, sie haben sich investiert, sie haben gearbeitet für Jesus. Ja? Sie haben ausgeharrt, was ja auch wichtig ist, wie wir heute schon gehört haben. Das heißt, sie sind auch durchgegangen, auch durch manche Schwierigkeiten und so weiter durchgegangen. Also eigentlich vorbildliche Christen, oder? Amen, vorbildliche Christen. Und da heißt es sogar noch weiter, es geht noch weiter, und du hast Ausharren und du hast vieles getragen um meines Namens willen und du bist nicht mal müde geworden. Ich meine, besser geht es ja schon fast gar nicht mehr. So genial, ha? Nicht müde geworden bist du, obwohl du sogar vieles tragen musstest um meines Namens willen, bist du nicht müde geworden. Also eigentlich ist es eine der Top-Gemeinden eigentlich in den Sendschreiben der Offenbarung. Und dann kommt nur so ein kleiner Satz. Ein kleiner, aber entscheidender Satz. Sagt nämlich, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Amen. Mit anderen Worten, er sagt mit anderen Worten, dass du den Bezug zur Quelle irgendwie verloren hast. Dass irgendwie dieser Bezug, woraus alles fließt, nämlich dieses Feuer der Liebe zum Vater im Himmel, dieses Feuer der Liebe zum Sohn, dieses Sohnesliebe zum Vater, dass das irgendwie nicht mehr so in dir brennt, wie es schon mal gebrannt hat, offensichtlich. Die erste Liebe, weißt du, die erste Liebe steht einfach, du kannst sagen, weißt du, das heißt nicht unbedingt, dass es immer die Liebe sein muss, die du am ersten Tag nach deiner Bekehrung hattest, sondern es heißt einfach, es ist diese Liebe, die unbelastet ist. Die ohne irgendwas ist, ohne irgendeine Angst, ohne irgendein Staub, der drauf liegt, ohne irgendeine Reserviertheit, die drauf liegt, ohne irgendwas. Ja? Diese erste Liebe, sagt er, die hast du verlassen. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Mit anderen Worten, kehr zurück zu dieser Liebe, lass dich neu entzünden von dieser Liebe. Wenn aber nicht, sagt er, das ist auch heiß, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Was heißt das? Das heißt nicht, dass sie dann verloren gehen oder sowas, sondern was ist der Leuchter, der auf seiner Stelle steht? Das heißt, dann wird die Regierungsautorität, die ich dir gegeben habe, die dir den Ephesern gegeben hatte, du kannst es lesen, auch in der Apostelgeschichte, die Epheser, das war eine richtig starke Gemeinde, da ging die Kraft Gottes aus, in die ganze Provinz, das heißt, die ganze Provinz Asien hörte das Evangelium durch die Epheser, weil ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Apostels Paulus, dass sie sogar die Tücher und Kleidungsstücke nahmen und überall hinlegten, was sie sich nach Pretoria und nach wo war das andere, Ukraine und so weiter. Und überall wurden die Leute geheilt und gewaltige Wunder passierten und die Menschen wurden gezogen und eine ganze Provinz, und das war damals schon so viel wie ein ganzer Kontinent heute, weil die ganzen Wege waren natürlich ganz andere, da bist du ja nicht mal in einer halben Stunde von, was weiß ich, von Pergamon nach Ephesus rüber gedüst oder so, sondern es waren ja Tagesreisen, Wochenreisen und so weiter. Die ganze Provinz Asien hat das Evangelium gehört durch diese powervolle Gemeinde. Sie hatten Regierungsautorität. Der Leuchter stand ganz oben. Amen. Und sie hatten sich bewährt. Und gleichzeitig sagt Jesus, und diese eine Sache, dieses Feuer, das ist das Wichtigste. Das ist klein, aber fein. Ja? Woraus fließt alles in deinem Leben? Amen. Fließt es daraus, irgendwie Menschen zu gefallen? Fließt es daraus, irgendwie einfach ja, da selber dir ein gutes Leben zu schaffen oder dir irgendwie eine Sicherheit zu schaffen oder irgendwann sagen, ja, ich krempel die Ärmel hoch und wenn ich dann 65 bin, dann kann ich sagen, ich habe es geschafft und jetzt habe ich genug verdient und jetzt kann ich mir eine Hängematte kaufen. Halleluja. Verstehst du, woraus fließt das alles? Amen. Ich habe mich mal gefragt, woran kann man eigentlich erkennen, dass die erste Liebe nicht mehr so fließt? Woran kannst du es erkennen? Das ist ganz fein. Ne? Woran kannst du es erkennen? Ich glaube zum Beispiel, dass du es daran erkennen kannst, wenn du nicht mehr so diesen Zug hast in die Gemeinschaft mit Gott, in die persönliche Zeit mit ihm, ihm zu begegnen, im Lobpreis und einfach deine persönliche Zeit mit Gott irgendwie nicht mehr so wichtig ist. Es ist ein Zeichen dafür, dass irgendwie dieses Feuer nicht mehr so brennt, dass irgendwie nicht mehr dieser Zug so da ist. Ja? Als Beispiel, du machst immer noch die richtigen Dinge, du machst immer noch gute Dinge, du arbeitest immer noch für den Herrn, aber irgendwie ist dieser Zug, wow, ja, ich liebe ihn ja, weißt du, aus Liebe, nicht nur, ja, ich brauche irgendwas von ihm und ich habe irgendein Anliegen oder ich habe wieder eine Aufgabe, was ich wieder für den Herrn tun muss und deswegen muss ich mir schnell nochmal den Segen abholen, sondern einfach, weil ich ihn liebe, möchte ich einfach Gemeinschaft mit ihm haben. Amen. Das ist die erste Liebe. Oder wenn du merkst, die Entschiedenheit, einfach sein Reich als zur obersten Priorität in deinem Leben zu machen, wenn das nachlässt, wenn du plötzlich merkst, Dinge, andere Dinge, natürliche Dinge werden irgendwie wieder wichtiger und sind irgendwie, oh, die sind wieder so dominant und du schaust danach und danach habe ich auch das und passt das und dies und wie wird das und so weiter. Ja, die Sorgen kommen dann, die Sorgen dieser Welt, heißt so schön. Ne? Wenn das wieder dominanter wird, ist ein Zeichen dafür, irgendwie Gott will die erste Liebe wieder neu anfachen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Ihr alle seid natürlich nicht angesprochen. Halleluja. Halleluja. Aber vielleicht stellst du mal irgendwas fest in die Richtung bei dir. Ja, eine interessante Sache ist auch noch, das hat er mir auch so gesagt, er hat gesagt, wenn die Bereitschaft, vorwärts zu gehen, neues Land einzunehmen für Gott, Vision zu haben, Träume zu haben, groß zu träumen mit Gott, wenn diese Bereitschaft irgendwie zurückgeht und du eigentlich mehr so auf den ich richte mich gemütlich ein Modus gehst. Verstehst du? Oh, jetzt habe ich schon so viel Land für den Herrn eingenommen. Das ist interessant, ich habe mal das gelesen, hast du vielleicht auch mal gelesen, ein Buch von Yonggi Cho. Yonggi Cho ist ja sehr bekannt, ne? Der Pastor der größten Gemeinde der Welt. Und der hat es so ehrlich geschrieben in seinem Buch, beschrieben hat, wie Gott ihn geführt hat in den ersten Jahren seines Dienstes. Hat Gott ihm immer eine Vision gegeben. Ich glaube, am Anfang hat ihm die Vision gegeben für eine 500-Mann-Gemeinde. Und das war natürlich gewaltig und so weiter. Und er hat sich gesagt, so, okay, wenn ich diese 500, Gott hat mit ihm immer mit diesen Zahlen gearbeitet. Das muss bei dir nicht so sein, aber bei ihm war es einfach so. Dadurch hat er ihn heiß gemacht. Und hat gesagt, so 500 Leute hast du vor Augen, du träumst von 500 Leuten. Und dann hat er innerlich die Vorstellung gehabt, so, wenn ich die 500 Leute erreicht habe, dann kann ich mich zur Ruhe setzen, dann setze ich Pastoren ein und dann spiele ich nur noch Golf den Rest meines Lebens. Das war seine Vorstellung, wir waren passionierter Golfspieler. Ich meine, ich selber könnte mir jetzt nichts Langweiligeres vorstellen, als den Rest meines Lebens nur Golf zu spielen. Aber bei ihm war es offensichtlich interessant. Ja. Und dann hat er es gesagt und dann hat er die 500 erreicht und er dachte, so Herr, jetzt haben wir es geschafft. Und Gott sagte, hebe deine Augen auf, da ist noch viel mehr. Und dann hat er ihm die nächste Vision gegeben. Ich weiß jetzt nicht mehr die Stufen, wenn 5000 war dann vielleicht irgendwann mal die Sache. Und da hat sie gedacht, okay, Herr, das packe ich auch noch, 5000. Wenn wir die erreicht haben, dann wird Golf gespielt. Und so ging es weiter und weiter. Und irgendwann mal hat er 100.000 gehabt und dachte, jetzt, Herr, jetzt ist aber wirklich, jetzt habe ich schon die, damals war das schon die größte Gemeinde der Welt mit 100.000. Und dann, heute gibt es noch größere, aber damals war das die größte. Und dann hat er gesagt, Herr, jetzt habe ich die größte Gemeinde der Welt. Also jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen und Golf spielen. Und Gott hat gesagt, hebe deine Augen auf und sieh, 500.000 ist die nächste Stufe. Und so hat Gott ihn immer weitergeführt. Und irgendwann mal hat er ihm keine Zahlen mehr gezeigt. Ich glaube, dann hat er die Lektion verstanden gehabt. Amen. Nämlich bis an das Rest und jetzt ist er über 80, so viel ich weiß, und ist immer noch voll on fire. Amen. Und geht immer noch voran und ich weiß nicht, ich glaube mit 70 oder ich weiß nicht, wie alt er genau war, hat Gott zu ihm gesagt, so und jetzt missionierst du Japan und dann hat er Japanisch gelernt. Und dann war es, und das war für ihn ziemlich hart, hat er beschrieben. Er hat dann öfters wütend die Bücher in die Ecke geschmissen, weil er nicht durchgekommen ist mit seinen Vokabeln oder was auch immer. Aber Gott hat gesagt, du lernst Japanisch, weil du erreichst Japan mit dem Evangelium und so weiter und so fort. Weißt du, Gott hat ihn immer wieder angestoßen. Er hat gesagt, hey, on fire. Das, was ich vorher gesagt habe am Anfang, refire, not retire. Amen. Halleluja. Aber wenn du merkst in deinem Herzen, das kann ich gar nicht hören. Am besten, ja. Das will ich gerade hören. Weh, jemand nimmt mir irgendwie, stellt meinen Trott, in dem ich so mich so schön eingerichtet habe, jetzt in Frage. Sagt das ein Zeichen, dass die erste Liebe nicht mehr so brennt, wie sie gebrannt hat. Amen. Und Gott will die Liebe in uns weißglühend haben. Sag mal, weißglühend. Halleluja. Vorwärts gehen. Weißt du, weniger Feuer und Herz, die verlorenen Menschen zu erreichen. Das ist auch ein Zeichen dafür. Oh, weißt du, wenn es dir nicht mehr so wichtig ist, ja, lieber, okay, mir ist wichtig, dass irgendwie die Leute alle eine gute Sicht von mir haben und ja, natürlich repräsentiere ich ja Gott und deswegen will ich auch, dass sie alle eine gute Sicht haben von mir, aber wenn es dann den Preis kostet, dass du nicht mehr so entschieden bist, sie zu Jesus zu führen und ihnen das Evangelium zu sagen, ist es im Kern eigentlich das, dass du eigentlich dein eigener Ruf oder dein eigenes Gutdastehen dir wichtiger ist als ihre Seele. Das ist ein Zeichen, dass die Liebe nicht mehr so brennt. Weil der Vater, weißt du, dem Vater ist vollkommen egal, was er tun muss, um eine Seele zu retten. Jesus war es vollkommen egal, was er tun musste, um eine Seele zu retten. Ist er sogar ins Kreuz gegangen und das sah wirklich nicht gut aus. Das sah absolut nicht gut aus. Das Wort sagt, er war so entstellt, dass er nicht mal als Mensch mehr zu erkennen war. Das heißt, es sah absolut nicht gut aus. Aber genau das musste sein, damit die Menschen errettet werden könnten. Halleluja. Also will Gott dieses Feuer neu in uns anzünden. Verstehst du? Und weißt du, da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, sondern da ist die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist will dieses Feuer einfach immer wieder neu entzünden. Weißt du, er will diese Explosionen seiner Liebe in dir immer wieder neu freisetzen. Halleluja. Zeichen und Wunder sind nichts anderes als Bestätigungen oder nicht Bestätigungen sind, in dem Fall würde ich so ausdrücken, sind nichts anderes wie Auswirkungen und Ausflüsse dieser Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn. Weil da knallt's. Amen. Da knallt's. Halleluja, es muss knallen. Es muss knallen in unserem Leben. Halleluja, wie sieht's bei dir aus? Knallt's noch? Knallt's noch? Hast du noch diese Erlebnisse? Hast du noch diese Erlebnisse, weißt du, wo du irgendwie im ersten Moment denkst, oh, wie wird das jetzt? Oh, Hilfe, wo habe ich mich da reingebracht? Oh, was mache ich jetzt? Was ist jetzt? Und dann plötzlich, boom, weil du einfach kühn warst und weil du mutig warst und weil du einfach das getan hast, was du einfach vom Vater empfunden hast, plötzlich merkst du, wumm, Gott kommt. Dann knallt's. Sag mal zu deinem Nachbarn, es knallt. Es muss knallen. Amen. Es muss knallen. Weißt du, die Liebe zwischen Vater und Sohn ist so heiß, ist so energetisch. Ich habe es dir vorher gesagt. Ja, die Gräber gingen auf. Ja, weißt du, diese Liebe ist so powerful, dass sie auch nicht zulassen konnte, dass Jesus im Tod blieb. Der Sohn konnte nicht tot bleiben. Weißt du, es ist diese Liebeskraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Es ist durch die Herrlichkeit des Vaters geschehen, sagt das Wort Gottes. Durch die Liebe des Vaters. Er konnte ihn nicht im Tod lassen, sondern als er ihn gesehen hat, wow, Jesus ist durchgegangen, sogar durch das Kreuz und sogar ins Totenreich und sogar unter den Teufel für einen Moment, da hat der Vater gesagt, so, jetzt ist genug. Und boom, kam die Liebe des Vaters und hat ihn rausgezogen, direkt aus der Hölle. Halleluja. Oshakarabasa kamandababamba. Ja. Und weißt du, und genau das ist unser Leben. Amen. Das ist unser Leben. Nicht, dass du in die Hölle musst, so wie Jesus, um die Menschheit zu erlösen. Aber vielleicht musst du manchmal durch was durchgehen, weil du einfach kühn und mutig bist, weil das Feuer der Liebe dich treibt. Machst du vielleicht Sachen, die im ersten Moment vielleicht, wo du sagst, wow, zum Sturm sprechen ist ja auch nicht gerade das Weiseste vor allen Leuten. Als Beispiel. Oder sagen, hey, ich leg dir jetzt die Hände auf und dann wirst du aus dem Rollstuhl aufstehen, weil es der Vater tut. Ja? Aber das ist auch nicht menschlich gesehen, jetzt auch nicht unbedingt die Sicherheitszone pur, wo du dich da reinbegibst. Ja? Amen. Halleluja. Aber genau das sind die Punkte, wo diese Liebespower zum Höhepunkt kommt. Amen. Und da bist du reingenommen, mitten ins Herz Gottes. Halleluja. Und dieses Herz will er in dir entfachen und will er anzünden. Und immer wieder neu, verstehst du? Weißt du, und ganz egal, wo du stehst, aber ich sag dir ehrlich, als ich das gelesen habe und als ich darüber nachgesonnen habe, habe ich gesagt, Herr, zünd mich wieder neu an. Amen. Weil du merkst immer irgendwo Punkte, wo du sagst, ah, da, ei. Die erste Liebe, Halleluja. Ashakaramanda, Sanda, Labanda, Labanda, Danda, Danda, Danda, Danda. Tanda. Das war jetzt für die am Video. Halleluja. Ja. Du redest Geheimnisse, während du in Sprachen redest. Neulich habe ich da im Vorbereitungszimmer mit dem Heilungsteam, habe ich einfach, kam so eine Salbung auf mich und ich fing einfach an, sehr deutlich und sehr laut einfach in Sprachen zu reden, über eine ziemlich lange Zeit. Die meisten lagen dann irgendwo in der Ecke und so, weil die Kraft Gottes sehr stark war. Aber dann sagte die Margarita zu mir, die Spanisch kann, sagte sie, du hast die ganze Zeit auf Spanisch gesagt, heute wird's rund, heute wird's rund, heute wird's rund. Das war der Sonntagmorgen, nachdem wir am Samstag das Seminar hatten, ja, das war dieses Herrlichkeits- und Wunderwochenende, und es war dann der Sonntagmorgen und sie hat immer gesagt, du hast immer gesagt, rotondo, rotondo, glaube ich, war es. Ja, heute wird es rund. Ja. Halleluja. Also, wer in Sprachen redet, der redet Geheimnisse zu Gott. Amen. Halleluja. Also, das ist tatsächlich ein Schlüssel, um dich anzufachen, auch in diesem Feuer Gottes, ist tatsächlich in Sprachen zu reden. Halleluja. Fang doch einfach mal gerade jetzt an, da wo du bist, auch am Video. Rakamanda Sandada. Also, es ist der Teufel pur, der Christen sagt, red nicht so viel in Sprachen. Das schreckt die Ungläubigen ab oder sonst irgendwas. Also, das Deckeln dieser Gaben des Geistes führt direkt zum Erkalten der Liebe. Die Gaben des Geistes gehören nicht gedeckelt, sondern die Gaben des Geistes gehören angefacht. Halleluja. Rakamanda, der Geist in dir gehört angefacht. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz und es gehört angefacht. Halleluja. Es gehört angefacht. Du gehörst ins Feuer gesteckt sozusagen. Du gehörst ins Feuer gesteckt. Halleluja. So lange, bis du brennst. Amen. Halleluja. Weißt du, wenn man jemanden ins Feuer steckt, dann dauert es nicht lang und er brennt. Das ist normal. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du uns in dein Herz hineingenommen hast, Herr. In das Innerste deines Herzens, Herr. Danke, Jesus, dass du, der Erstgeborene, uns gezeigt hast, was es heißt, in dieser Liebesbeziehung zum Vater zu stehen, wo es keine andere Priorität mehr in unserem Leben gibt, außer dem Vater zu gefallen, außer seinen Willen zu tun, nichts anderes zu tun, außer seinen Willen. Halleluja. Danke, Vater, dass wir im Innersten deines Herzens sein dürfen. Danke, dass du uns dazu bestimmt hast, mitzubrennen, mit dem Heiligen Geist zu brennen, mit Jesus zu brennen, mit dem Vater zu brennen, Herr. Im Feuer dieser Liebesbeziehung zu brennen, Herr. Danke, Herr, für die Kraft, die sich freisetzt, Herr. Direkt aus deinem Herzen, Herr, die sich freisetzt, direkt aus dieser Liebesbeziehung heraus, Herr. Und danke, Herr, dass du uns immer wieder neu die Gnade gibst, Herr, und diese erste Liebe anfachst in uns, Herr. Und wo immer sie nachgelassen hat in unseren Herzen, versteckt oder bewusst oder wie auch immer, egal. Und wenn es auch nur im kleinsten Ansatz ist, Herr, hier sind wir, um umzukehren. So wie damals die Gemeinde in Ephesus. Du hast sie gerufen, hast gesagt, kehrt um und kehrt zurück zu dieser ersten Liebe. Und Herr, wenn wir umkehren, dann bist du nicht weit weg und sagst, ja, dann lass mal schauen, lass mal warten oder so, bis irgendwas passiert. Nein, in dem Moment, wo wir umkehren, bist du schon da, um uns zu begegnen und genau das zu tun, genau dieses Feuer neu anzuzünden, genau all diesen Staub wegzublasen, Halleluja, uns neu zu positionieren in Christus. Ja, wir sind positioniert im Herzen Gottes, im Sohn positioniert und damit in dieser selben Liebe zum Vater, die Jesus hatte, Halleluja, positioniert in dieser selben Liebe zum Vater, in dieser unbedingten, radikalen, entschiedenen, hingegebenen, absoluten Liebe, die keine andere Priorität hat, außer den Willen des Vaters zu tun, Herr. Darin sind wir positioniert und ich danke dir, Herr, dass du uns positionierst heute Abend, ja und über Video, wann immer wir das hören, danke, dass du uns positionierst im Sohn, dass du uns positionierst in Jesus, Halleluja, danke, Vater, für deine Liebe zu uns, Herr. Oh, danke, dass du alle Zeit für uns bist, Herr. Dass du hinter uns stehst, dass du uns bestätigst, Herr. Dass du uns bestätigst durch deine Kraft, Herr, solange wir einfach in Christus sind, in dieser Liebesbeziehung stehen, Herr. Halleluja. Und danke dir, Heiliger Geist, dass du die Power freisetzt in unseren Herzen, Herr. Oh, die Power freisetzt, Herr, um dieses Feuer immer wieder neu zu entzünden, Herr. Halleluja. Und so komm, Heiliger Geist, und tu es jetzt. Tu es jetzt, tu es jetzt hier im Raum. Tu es jetzt bei all denen, die über Video zuschauen oder die über CD zuhören. In Jesu Namen, tu es jetzt. Entfache neu diese Begeisterung der Söhne für den Vater. Entfache neu diese Begeisterung, seinen Willen zu tun. Entfache neu diese erste Liebe, diese Liebe zu dir, diesen Zug zu dir, diese Begeisterung über dich. Halleluja. Diese Begeisterung, deinen Willen zu tun, diese Liebe zu den verlorenen Menschen, Herr. Entfache es neu in unseren Herzen, Herr. Oh, Shemandala Bandarada. Oh, Rebedeba Sandala Laba Sandarada. Oh, Rebedeba Sandala Laba Shandarada. Oh, Rebedeba Shandarada. Oh, wir geben uns dir hin, Herr. Shandarada. Oh ja, positionier dich einfach, positionier dich in dieser Hingabe, positionier dich in dieser Entschiedenheit. Sag einfach, ja, Herr, ich bin entschieden, alles andere wegzutun. Alles, was irgendwie diese Liebe hindern könnte, wegzutun. Halleluja. Und wenn deine Seele gerade ein bisschen rebelliert, dann schau nicht auf deine Seele. Weißt du, deine Seele, vielleicht zeigt sie dir jetzt gerade irgendwelche Dinge, oh, da muss ich am Ende das aufgeben oder da muss ich am Ende das aufgeben. Also das ist erstmal ganz uninteressant. Weißt du, im Endeffekt will der Vater dir viel mehr geben, als du jemals aufgeben musst. Sogar das, was du aufgibst, sagt Jesus, wird er dir am Ende hundertfach wiedergeben. Halleluja. Preist den Herrn. Das heißt, du bist immer in einer Gewinnersituation in dieser Sache. Also hör da gar nicht mal auf deine Seele, sondern lass deine Seele Seele sein und sag, danke, Vater, für dein Feuer. Halleluja. Danke, Vater. Sag mal, danke, Vater, für dein Feuer. Oh, danke, Vater, für dein Feuer. Halleluja. Danke, dass du mich neu entzündest. Danke, dass du mich neu heiß machst. Danke, dass du jeden einzelnen Glory Life Schüler wirklich in diesem Feuer der ersten Liebe brennen lässt, Herr. Feuer, Feuer der Liebe zu den Verlorenen. Feuer der Liebe zum Vater. Feuer der Liebe zum Sohn. Feuer der Liebe zur Welt. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, nicht unser Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, Herr. Oh, dein vollkommener Wille. Halleluja, der beste Wille. Oh, wir sind entschieden, uns in deinem Willen zu freuen, selbst wenn wir ihn nicht verstehen. Ja. Weißt du, das ist auch ein Zeichen der Liebe des Vaters, der Liebe. Weißt du, ein Zeichen von erkalteter Liebe ist es, wenn du zwar das tust, was du empfindest, was der Vater will, aber du tust es nicht mit Freude. Amen, sondern tust es, indem du sagst, ja, schau mal, Vater, was ich für dich tue, was ich schon alles aufgegeben habe, was ich schon alles gemacht habe, was ich schon geschafft habe fürs Reich Gottes. Oh, so viel, wie ich fürs Reich Gottes schon geschafft habe, haben ja wenige fürs Reich Gottes geschafft. Also das ist nicht die erste Liebe, Amen, sondern das ist Selbstgerechtigkeit. Das ist wahr. Das ist pfui. Halleluja, weg damit. Amen, raus damit. Mit diesen komischen Gedanken. Halleluja. Amen. Neues kommt. Oh, ich spreche es aus über dir. Sieh, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Du erkennst es. Halleluja. Größere Dinge werde ich tun durch dich. Höher werde ich dich führen. Über mehr werde ich dich setzen. Oh, über die Maßen mehr, als du nur erbitten oder erdenken kannst, hat er für dich. Halleluja. Nur mache dich auf und geh über diesen Jordan und setz deinen Fuß auf das verheißene Land, setz es drauf, geh im Glauben, jeder Ort, auf den deine Füße sich setzen, Gott hat in dir gegeben und ich sage dir, er hat ja noch viel Land gegeben. Ganz egal, wie alt du bist oder wie jung du bist, ich sage dir, ich glaube tatsächlich, dass je älter wir werden, umso mehr komprimiert Gott unsere Effektivität im Reich Gottes, wenn wir mit ihm gehen. Halleluja. Dass wir in noch kürzerer Zeit noch mehr bewirken können. Amen. Übernatürlich. Halleluja. Halleluja. Manche von uns werden sogar dann, wenn sie im Himmel sind und nicht mehr hier sind, werden sie noch am allermeisten bewirken, weil ihre Auswirkungen noch hier auf der Erde sind. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, ein ganzes Jahrhundert geprägt mit der Herrlichkeit Gottes, mit den Wundern Gottes, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Dieses 21. Jahrhundert, wir proklamieren es. Das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Söhne der Herrlichkeit. Halleluja, das offenbar werdenden Söhne der Herrlichkeit, die diese Welt verwandeln und denen die gewaltigsten Zeichen und Wunder folgen, die diese Welt jemals gesehen hat und die Erweckung hinbringen, wo immer sie hinkommen und die das Feuer der Liebe entzünden, wo immer sie hinkommen, in Jesu Christi Namen. Halleluja. Halleluja. Bist du da dabei? Ja. Halleluja. Ach, du bist mittendrin. Herzlich willkommen. Halleluja. Du bist mittendrin, weißt du? Oh, mitten im Herzen Gottes. Also jetzt ist diese Folie da. Na, jetzt ist sie gerade wieder weg, aber gerade war sie noch an der Wand. Halleluja. Du kannst sie noch mal hinbringen. Aber weißt du, wir haben wirklich, ich sehe das so im Geist, Gott hat wirklich sein Herz heute hier in diesem Raum deponiert und freigesetzt. Und du bist mittendrin. Halleluja. Und wenn immer du irgendwas spürst in dir, was nicht so richtig brennt, dann geh es an. Amen. Geh es an, sag, Herr, entzünd mich neu, mach mich heiß. Halleluja. Das ist nicht anstrengend, sondern das ist einfach, das ist die Liebe Gottes in dir, das ist seine Kraft. Weißt du, das ist nicht anstrengend. Ah, oh, das ist nicht anstrengend, glaub nicht der Lüge. Das ist ja gar nicht anstrengend. Ups, das ist ja gar nicht anstrengend. Halleluja. Das ist ja gar nicht anstrengend. Das ist ja gar nicht Stress. Das ist ja gar nicht Stress. Und das ist das Beste, was dir passieren kann. Da ist Leichtigkeit. Weißt du, in diesem Herzen Gottes, da fließt es ja. Weißt du, war das schwer für Jesus, als er den Willen des Vaters am Kreuz tat, war das schwer, dass die Felsen zerrissen. Verstehst du? War da irgendwie eine besondere Energie erforderlich? Nein, er hat sich einfach dem Willen des Vaters hingegeben und plötzlich, boom! Amen. Verstehst du? Wie du vorher gehört hast, du baumelst einfach an der Rebe, am Weinstock, du bist die Rebe, und du baumelst am Weinstock Halleluja. Und bumm, passieren die Dinge. Und der Saft ist diese Liebe. Der Saft, der durch die Rebe fließt, das ist der Saft, von dem du lebst. Das ist der Saft der Liebe zwischen Vater und Sohn. Das ist der Saft. Und solange dieser Saft fließt, weißt du, ist es einfach für die Rebe Frucht zu bringen. Das ist einfach, das ist ein Automatismus, das ist einfach. Oh, das ist leicht. Oh, das ist leicht. So, glaub nicht mehr länger den Lügen. Glaub nicht den Lügen, dass da irgendwas Schweres drin ist. Oh, so anstrengend. Jetzt muss ich auch noch heiß sein für Jesus. Es ist nicht genug, dass ich überhaupt für ihn lebe. Viele leben gar nicht für ihn. Jetzt muss ich auch noch heiß sein. Ja, das ist das Beste, was dir passieren kann. Halleluja. Das ist das Beste, was dir passiert. Das ist das Schönste, das ist das Befriedigste, das ist das Herrlichste. Und es ist das Leichteste. Ja. Weißt du, wenn's Feuer Holz hat, dann ist das Feuer nicht schwer zu brennen. Amen. Ist nicht schwer. Du musst nicht dem Feuer sagen, oh, jetzt brenn doch endlich. Oh, ja, Feuer. Oh. Oh. Also das brennt einfach. Amen, es brennt. Bei euch im Video, es brennt. Ich spreche es euch zu, es brennt, dieses Feuer. Halleluja. Halleluja. Wir haben es gesehen, 2019 hat es gebrannt. Heute ist ja der letzte Glory Live Schulabend in diesem Jahr. 2019 hat es gebrannt, aber ich sage dir, 2020 wird es noch mächtiger brennen. Halleluja. Du gehst jetzt schon gleich mal in diese Erwartung in Richtung neues Jahr, dass das Feuer wird umso mehr brennen. Halleluja. You refire. Amen. Halleluja. 2020 ist nicht das Jahr, wo du in irgendeine komische Rente gehst. Amen. Halleluja. Vielleicht im Sichtbaren, vielleicht dein Jobmäßig ist vielleicht, bei manchen ist vielleicht das Jahr, aber verstehst du, im Geist ist es das Jahr, in dem du so brennst wie nie zuvor oder so ins Feuer hineinkommst wie nie zuvor. Halleluja. Das Feuer seiner Liebe übernimmt dich. Paulus hat gesagt, die Liebe Christi überwältigt uns. Überwältigt uns. Das heißt, oh. Da gibt es nichts mehr. Da gibt es nichts mehr, was irgendwie noch dafür, weißt du, es gibt keine Nebenkammer mehr, die nicht mit diesem Feuer erfüllt ist. Also irgendwie, ja, da habe ich noch so einen Teil da so in meinem Herzen, ja, den habe ich noch für mich so zurückbehalten. Also, es wäre dumm, wenn die Rebe so sagen würde. Und sagen würde, ja komm, Saft, du darfst fließen durch einen kleinen Strang durch die Rebe, aber nicht durch die ganze Rebe, nur nicht, dass es zu viel wird, ne? Nicht, dass es zu viel wird, das ist ja dumm. Dann, ich meine, die Rebe stirbt ja ab oder sie wird krumpelig oder es wird irgendwie nur Mini-Trauben oder was. Es sind nicht irgendwelche Mini-Trauben oder saure Trauben oder so irgendwas. Ah, sondern Trauben wie im verheißenen Land. Weißt du, wie war das? Eine Traube an der Stange haben sie sich rausgetragen aus dem verheißenen Land. Amen. Das sind deine Früchte. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, das sind deine Früchte. Oh, dass du Frucht bringst und dass deine Frucht bleibt. Halleluja. Und dass du dabei die größte Freude hast und das größte Feuer und erfüllt bist mit seiner Liebe, wie nie zuvor in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Shakaraba sandalaba. Ah, Schicki. Halleluja. Letzte Woche haben sie mich in Waldshut am Ende gefragt und gesagt, wo war ich dein Schicki an dem Wochenende? Dann hab ich gesagt, die Leute waren genug herausgefordert mit dem Blablabla. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt darfst du noch geben. Halleluja. Als ein feuriger Sohn. Weißt du, das ist dir eine Freude. Das ist übrigens auch ein Zeichen dafür, dass deine Liebe so richtig brennt. Wenn du einfach mit Freude gibst, weißt du, wenn es da nachlässt irgendwie, dann ist auch ein Zeichen dafür. Irgendwie ist nicht mehr das Feuer, ist nicht mehr diese Freude da beim Geben. Dann, fresh fire. Halleluja. Frag den Heiligen Geist. Sag, Heiliger Geist, was soll ich geben heute Abend? Halleluja. Was möchtest du, dass ich sähe einfach in das Vorratshaus, in dieses Haus Gottes? Preist den Herrn. Halleluja. Wenn du eine Verpflichtungserklärung möchtest, ja genau, streckt eure Hände aus. Ihr könnt auch online geben, wenn ihr online geben möchtet über unsere Homepage. Kannst du auch tun. Wie gesagt, Verpflichtungserklärung, einfach die Hand strecken, solange bis sie lahm ist. Halleluja. Nein, solange bis die Verpflichtungserklärung bei dir ist. Preist den Herrn. Halleluja. Okay. Braucht jemand noch eine Verpflichtungserklärung? Nein, jeder hat? Okay. Dann können wir die einmal durchgeben und du tust, was er dir gezeigt hat, entweder in bar oder per Verpflichtungserklärung. Und während ihr gebt, gebe ich noch kurz die Ansagen weiter. Ansage vom Büchertisch. Nutzt den Büchertisch noch vor Weihnachten, um eure Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Heute Abend hat er auch geöffnet. Ja, du kannst heute Abend speziell Weihnachtsgeschenke noch einkaufen. Ja. Deine Last-Minute-Geschenke. Obwohl ganz Last-Minute ist noch nicht. Am Sonntag ist auch noch Last-Minute. Geht's auch noch. Halleluja. Am Sonntag haben wir einen Spezial-Super-Mega-Tag, einen richtigen Familientag. Es geht los, 10 Uhr, Herrlichkeitsgottesdienst hier im Zentrum mit Kindersegnung. Wir haben bereits 9 Kinder, die angemeldet sind zur Kindersegnung. Das wird stark werden. Wenn du noch ein Kind hast, kannst du es noch anmelden. Wir haben Abendmahl, wir haben anschließend Mittagessen, wir haben Kaffee trinken, wir haben kreative Beiträge. Bitte bei Luitrot melden, da können wir sicherlich noch den einen oder anderen Beitrag gebrauchen. Halleluja, sei kreativ. Auch das ist eine Gabe Gottes, auch das ist Liebe, wenn du deine kreativen Gaben Gott zur Verfügung stellst. Also melde dich bei Luitrot. Im Anschluss ist, wie gesagt, der Familiennachmittag mit Kaffee trinken und so weiter. Außerdem findet im Anschluss noch für 2 Jugendliche ein True Love Waits Versprechen statt im Jugendgottesdienstraum. Parallel ist Kindergottesdienst zum Gottesdienst. Und ist noch irgendwas Besonderes am Sonntag? Ich glaube, das war's dann. Das ist schon genug. Und am Dienstag dann, am Heiligabend, haben wir keinen Gottesdienst. Ja, aber wir haben am Mittwoch. Nächste Woche haben wir nur Mittwoch-Gottesdienst, Donnerstag sind Glory Life Schulferien, aber Mittwoch 10 Uhr ist Weihnachtsherrlichkeitsgottesdienst. Das ist eine super Gelegenheit, eure Familienangehörigen, eure Freunde einzuladen. Sagt ihnen, hey, an Weihnachten geht's in die Kirche. Amen. Und diesmal zu Glory Life. Halleluja. Amen. Halleluja. Also, 10 Uhr Weihnachtsherrlichkeitsgottesdienst. Das ist eine super Gelegenheit. Und dann haben wir, wie gesagt, 2 Wochen haben wir keine Glory Life Schule, nächste Woche und übernächste Woche keine Glory Life Schule, aber übernächste Woche haben wir bereits anstatt Glory Life Schule einen Erweckungsabend trotzdem hier um 19.30 Uhr, also nur nächsten Donnerstag ist nichts. In 2 Wochen ist ein Erweckungsabend um 19.30 Uhr hier am 2. Januar. Und davor ist ja dann noch Silvesterfeier am 31. logischerweise um 20 Uhr. Feier, bitte tragt euch auf den Listen ein, die am Welcome-Tisch ausliegen. Wer auch was mitbringt, bitte eintragen. Und auch, wenn du irgendwelche kreativen Beiträge hast, melde dich einfach bei der Astrid. Halleluja. Preis den Herrn. Wink mal mit der Hand, Astrid, dass alle am Video sehen. Okay. Gut. Okay. Die nächste Taufe, die machen wir jetzt aller Voraussicht nach am 9. Februar. So wie es aussieht, können die meisten am 9. Februar. Also 9. Februar, nächste Taufe. Wenn du noch nicht als Erwachsener getauft bist, auch Glory Life Schüler und so weiter, wenn du noch nicht als Erwachsener getauft bist oder jemand kennst, der noch nicht getauft ist, meldet euch jetzt einfach schnell an mit dem blauen Formular am Welcome-Tisch oder per E-Mail. Und dann dann kontaktieren wir dich auch nochmal für die Details. Okay, gut. Ansonsten eine Sache, was wir neu jetzt auch haben hier bei Glory Life, hier im Raum Stuttgart, nur damit ihr da auch informiert seid, wir haben einen sogenannten Krankenbesuchsdienst jetzt durch das Heilungsteam, das leitet der Andreas und koordiniert der Andreas. Wenn jemand von Glory Life irgendwie krank ist, irgendwie gerne besucht werden möchte, Gebet haben möchte, auch vom Heilungsteam persönlich, dann schickt einfach dem Andreas eine E-Mail oder an info@glorylife.de und dann könnt ihr sozusagen jemand vom Heilungsteam anfordern quasi und die fahren dann rum, immer die mehr in der Nähe sind, fahren rum und beten für die Kranken und besuchen die Kranken, sei es im Krankenhaus, sei es zu Hause und so weiter. Also das läuft ab sofort. Ja? Halleluja. Gute Sache, oder? Preist den Herrn. Halleluja, das ist eine super Sache. Gut. Ansonsten, wenn du noch ein spezielles Weihnachtsgeschenk an Gott machen möchtest, kann ich dir empfehlen, unsere Kontonummer, Glory Life. Ja, nee, im Ernst, dass wir noch einen richtig guten Abschluss haben, einfach dieses Jahr auch mit dem ganzen Gebäude. Wir tun jetzt unsere letzten Rechnungen, überweisen die nächsten Wochen. Also wenn du uns dabei noch helfen möchtest, zu Weihnachten einfach noch, bevor das neue Jahr anfängt, dass wir so einen richtig guten Abschluss haben, frage einfach den Heiligen Geist, ob er dich daran beteiligen möchte und dann kannst du noch spezifisch auch an Glory Life, auch für das Gebäude oder auch allgemein natürlich überweisen. Okay, gut. Und Noch eine Sache, genau, der Tobias könnte noch Unterstützung gebrauchen für das Schneiden und Hochladen der Sonntagsbotschaften. Wenn du dir vorstellen kannst, ihn da zu unterstützen, dann melde dich einfach bei ihm. Okay, gut, super. Jetzt segnen wir noch die Sammlung zum Schluss. Streck deine Hände aus. Halleluja. Danke, Vater, für dein mächtiges Wirken, Herr, durch die Söhne, Herr. Danke für all diese heißen Herzen, Herr. Heiße Herzen. Stimmt, das Haha. Für alle Hamburger, heiße Herzen in Jesu Namen. Ihr habt es gehört. Halleluja. In Jesu Namen. Danke, Vater. Aber nicht nur in Hamburg, sondern auch hier. Heiße Herzen für das Reich Gottes und für Jesus. Halleluja. Wir proklamieren und deklarieren, Glory Life ist eine lauheitsfreie Zone in Jesu Namen. Ist gut, oder? Halleluja. Also dämonenfrei ist noch zu wenig. Wir wollen auch lauheitsfrei. Halleluja. Amen. Ohne Lauheit. Halleluja, in Jesu Namen. Heiß, heiß, heiß, heiß, heiß. Die Valerie hat ein super Lied geschrieben. Heißer, immer heißer in dir. Ich bin voller Feuer, voller Feuer, voller Feuer in dir. Genial, ja, okay. Die Töne waren jetzt nicht ganz so, aber das Herz ist das Entscheidende. Amen. Halleluja. Also sag zu deinem Nachbarn zum Schluss, du bist gesegnet mit einem heißen Herzen. Du bist heiß für Jesus. Du stehst in der ersten Liebe zum Vater im Himmel. Du willst nichts anderes als seinen Willen tun. Und du stehst in der ersten Liebe zu Jesus, der sogar das Kreuz erduldet hat und sich hingegeben hat und den höchsten Preis bezahlt hat. Und so gibst du dich hin. Und der Vater ist alle Zeit mit dir. Und er steht hinter dir bei allem, was du tust. Und er bestätigt dich mit seiner Kraft, mit mächtigen Zeichen und Wundern und seinem Segen. Heute, morgen, das ganze Jahrhundert und bis Jesus wiederkommt. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Die beste Zeit wünsche ich euch. Kommt gut nach Hause. Schöne Ferien, was die Glory Life Schule angeht. Aber wir sehen uns Sonntag, Gottesdienst hier. Und nächste Woche Weihnachtsgottesdienst. Preist den Herrn. Super Abend euch noch. Amen. Halleluja.